Ja, Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Sein, mit jeder Zelle unseres Körpers lieben wir dich. Seine Liebe ist da. Die Liebe Jesu ist da. Oh, er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Weißt du, sein Name ist Liebe. Er ist die Liebe. Oh ja, lass dich fallen. Lass dich fallen in diese Liebe. Denk jetzt nicht umher. Denk nicht an morgen. Mach dir keine Sorgen, sondern lass dich einfach lieben. Lass dich einfach lieben. Lass dich einfach lieben. Immer eine Lösung. Da ist immer alles gut. Es ist, weißt du, seine Liebe ist der Raum seiner Gegenwart. Gott ist da. Und er schenkt dir diese, ja, diese Augenblicke der Begegnung mit ihm, damit du auftanken kannst, damit du gestärkt wirst, damit du auferbaut wirst, damit du ermutigt wirst, damit du wieder klar siehst. Und seine Liebe ist die stärkste Kraft. Seine Liebe ist nicht irgendwie schwach oder lau, sondern seine Liebe ist die stärkste Kraft. Die Kraft, alles zu verändern, was noch nicht in Ordnung ist in deinem Leben. Lasst uns doch aufhören, immer alles selber tun zu wollen, selber kämpfen zu wollen. Jesus hat den Kampf für dich gekämpft. Es ist alles vollbracht. Es ist alles vollbracht. Du kannst nichts mehr hinzufügen. Du kannst nichts mehr dazu tun. Und wir dürfen einfach aus dieser Liebe leben. Aus dieser Liebe hingeben. Hineinspringen in diese Liebe. Komm, mach mal einen Sprung hinein. Sprung. Hopp, hopp. Und nochmal. Hopp. Hopp. Hopp. Und hinein. Nein. Und hopp. Dass du du merkst, wenn der Feind versucht, dich zu verblenden. Dass du merkst, wenn der Feind versucht, dich zu fangen. Dass du merkst, wenn der Feind versucht, Ketten um dich zu legen. Du bist wach. Weißt du, wach in unserem Herrn. Du lebst, weißt du, du lebst. Du bist lebendig. Du bist nicht tot, sondern du lebst. Du hast das wahre Leben in dir. Ah, und ich glaube, Gott will dich heute mit seiner Kraft nochmal ganz neu füllen, sodass du richtig, dass das Leben so richtig aus dir heraus spritzt, dass jede Müdigkeit geht, jede Lauheit geht, jede Verzagtheit geht. Ah, danke, Herr, danke, Herr, danke für deine Kraft. Danke. Komm, wir ziehen sie mal. Danke, Herr. Lasst uns einfach noch ein bisschen hüpfen. Ja! Weißt du, im Himmel, da gibt's Action. Da geht's lebendig zu. Da gibt's keine Langeweile. Da gibt's keine Müdigkeit, da gibt's Leben, Kraft, Freude, Liebe, ja. Da lebst du, weißt du, du lebst im Himmel. Das ist nicht gut. Ja, danke, Herr. Danke, Herr. Yes. Da gibt's Kraft in Hülle und Fülle. Da steht dir alles zur Verfügung, was du brauchst. Weißt du, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde hast du alles in dir. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus und der Heilige Geist in dir lebt, dann hast du alle Zeit, alles in dir, was du brauchst. Und das ist doch genial. Amen. Amen. Und Amen. So, jetzt sind wir alle fit. Wow. unseren Spott hinter uns für heute. Genau. Geht's euch gut? Ja. Allen, die es noch nicht gut geht, die müssen noch mal eine Runde springen. Gut. Heute hatte ich so auf dem Herzen, ich hatte das Thema schon mal so ein bisschen, aber heute hatte ich es einfach nochmal so richtig so auf dem Herzen vom Heiligen Geist, nochmal über das Thema Wohlstand zu sprechen. Und heute geht es um das Thema Finanzen und heute geht es um eine Gehaltserhöhung für jeden, der zuhört, auch am Livestream, auch du hast eine Gehaltserhöhung vor dir, zumindest eine geistliche Gehaltserhöhung auf jeden Fall, weil wenn wir über Finanzen auch sprechen, ja, wenn wir da drüber auch, wenn du das Wort darüber hörst, auch was das Wort Gottes sagt, dann löst es auch im Geistlichen was aus, ja. Und ich möchte einfach, dass du heute Abend wirklich die Erwartungshaltung hast, dass da wirklich was passiert, ja. Ich habe wirklich so im Geist gesehen, wie da wirklich so ein Tresor einfach aufgeht, so eine riesen Tresorwand aufgeht und Geldströme wirklich auch da sind. Also einfach finanzieller Segen, und darüber geht's heute auch, ja, um den finanziellen Segen, um letztendlich in der Fülle leben mit Gott, weil Gott hat es uns zugesagt, dass wir auch, und das meine ich auch wirklich so, finanziellen Segen haben dürfen hier auf dieser Welt. Es muss jetzt, wie gesagt, sage ich auch immer am Anfang, muss jetzt nicht sein, dass jeder gleich Milliardär ist oder noch mehr Millionär, Milliardär. Wenn du es bist, auch nicht schlimm, ne? Sollte nur nicht dein Fokus sein. Also Gott hat nichts dagegen, auch wenn du viel Geld hast. Aber Reichtum ist einfach nochmal zur Definition. Reichtum ist immer das, wenn du genug hast für dich selber, für deine Familie, also das, was du brauchst, genug hast, und dann noch mehr hast, dass du auch geben kannst. Ja, das ist letztendlich Reichtum. Und Gott selber ist einfach ein Gott des Reichtums und ein Gott der Fülle. Das lesen wir von Anfang an, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir beim Paradies gucken, Adam und Eva, schon dort war die Fülle Gottes da. Also ich habe nirgends gelesen, dass Adam und Eva mal hungern mussten. Ich habe nirgends gelesen, also solange sie im Paradies waren, ich habe wohl gemerkt, ne? Also ich habe nirgends gelesen, dass sie irgendwie kurz vorm Verdursten waren oder ihnen irgendwas gefehlt hätte. Nein, sie hatten einfach die Fülle. Sie hatten alles, was sie brauchten und sogar noch mehr in diesem Paradies. Sie konnten sich aussuchen, was sie essen wollten. Es war nicht nur, sage ich jetzt mal, ein Blümchen da gestanden und es war gelb, sondern Gott, auch wenn wir heute in die Natur rausschauen, ja, es ist nicht alles, keine Ahnung, schwarz-weiß, hätte können ja Gott auch erschaffen, ne? Hätte können auch machen, es ist alles schwarz-weiß, es gibt eine Blume, es gibt ein Tier und es gibt einen Baum und alles ist trostlos. Aber es hat Gott einfach nicht gemacht, weil Gott an sich ist einfach Fülle. Gott an sich wie soll ich es ausdrücken, ist einfach Reichtum in sich, ja. Gott ist nicht ein knausriger Gott, jetzt hätte ich fast was gesagt, ich verkneif's mir. Da hinten kam es nicht. Gott ist wirklich freigebig, ja. Gott ist wirklich kreativ. Gott, wenn man sich so Tiere angucken, wie die geschaffen sind, wenn du einen menschlichen Körper anguckst, ja, jeder von uns ist unterschiedlich, wir könnten auch alle gleich ausschauen. Auch das, ja, hätte können Gott so machen. Aber Gott ist einfach kreativ. Er ist ein Gott der Fülle. Er ist ein Gott einfach wow, ja. Und wir wissen es ja dann alle, ja, wann dann der Teufel kam. Ab dem Zeitpunkt kam dann letztendlich auch der Mangel hinein. der Mangel hinein, dass Adam und Eva, lesen wir, hart arbeiten mussten. Da kamen die Schmerzen rein, kamen Krankheiten rein und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, der erste Gedanke von Gott war immer Fülle. Es war immer Fülle. Und die Welt, das Paradies an sich, wurde auch in Fülle geschaffen. Der Himmel ist Fülle. Da gibt es keinen Mangel im Himmel. Da wirst du, also wenn du im Himmel bist, wirst du keinen Mangel erleben. Das geht einfach gar nicht, weil Gott ist einfach ein Gott der Fülle. Und überall, wo seine Gegenwart ist, wo er ist, da ist Fülle. Und das müssen wir einfach wissen. Und ja, der Teufel kam, hat letztendlich alles zunichte gemacht, in Anführungszeichen, also hat den ganzen Mangel auf die Welt gebracht, aber ja, Jesus hat es halt dann am Kreuz vollbracht. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht im Paradies stehen geblieben, sehen wir ja auf dieser Welt, es ist aber auch nicht beim Teufel stehen geblieben, sondern es ist letztendlich, wir leben in der Gnadenzeit, wir leben in der, wo es Jesus letztendlich vollbracht hat. Er hat es am Kreuz letztendlich vollbracht. Und Gottes Wille hat sich über die ganze Zeit nicht verändert, weil in Malachi 3, Vers 6 steht, denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Also ich bleibe immer der Gleiche. Ja? Gott verändert sich nicht. Gott bleibt immer der Gleiche. Gott ist auch heute noch der Gott der Fülle. Und Gott möchte auch heute noch für dich und für mich die Fülle haben. Und das müssen wir wissen, dass Gott nicht möchte, dass es dir schlecht geht, dass Gott nicht möchte, wow, die braucht jetzt oder der braucht jetzt nicht mehr Geld haben, die soll ruhig mal ein bisschen knapp bei Kasse gehalten werden, damit sie mal irgendwie was lernt oder damit sie mal sieht, dass hier nicht such dir irgendwas aus ist, ja, sondern damit einfach, Gott möchte einfach, dass es dir gut geht. Und Gott hat sich darin nicht verändert. Sonst hätte er auch im Paradies das Ganze so gemacht. Aber er hat es nicht gemacht. Sonst wäre es auch im Himmel so, wenn Gott so wäre, wie sich manche Gott vorstellen, ja, dass er einen die Wurst vor die Nase hält und wenn du dann kommst, oh, ja, schon wieder. Ne? Nein, so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Ja, Gott möchte, dass es dir gut geht. Aber Johannes 10, Vers 10, da heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Letztendlich, damit sie es genießen dürfen, in einer anderen Übersetzung. Also Gottes Wille ist, dass es dir gut geht. Gottes Wille ist, dass du in Fülle lebst. Und wir sehen das auch in der Bibel. Gott hat sich in der Bibel mit drei Menschen identifiziert. Und zwar heißt es, letztendlich war es Abraham, Isaak und Jakob. Ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Letztendlich, wenn wir die angucken, waren sie alle wohlhabend. Ja? Keiner von denen hat nicht in der Fülle gelebt. In 2. Mose 3, Vers 6 heißt es, Gott sagt zu Mose, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ja, da hat er hat sich letztendlich mit diesen drei Personen hier identifiziert. Und wenn wir das dann weiter gucken in der Bibel, beziehungsweise zurückspringen, da heißt es in 1. Mose 13, Vers 2, dass Abraham sehr reich an Vieh, Silber und Gold war. Gott hat sich mit Abraham identifiziert. Ja, ich bin sein Gott von Abraham. Und Abraham heißt es, er war reich. Sehr reich heißt es sogar. Ne? Sehr, sehr reich. Ja? Und über seinen Sohn Isaak heißt es in der Bibel, und der Mann Isaak wurde groß und ging voran und wuchs, bis er sehr groß wurde. Denn er besaß Schafe, Rinder und einen großen Vorrat an Knechten. Und die Philister beneideten ihn. Auch da heißt es, er hatte viel, er hatte einfach Fülle. Und über Jakob heißt es, und der Mann Jakob nahm über die Maßen zu und hatte viel Vieh und Mägde und Knechte und Kamele und Esel. Heißt jetzt nicht, dass du jetzt viele Kamele und keine Ahnung und Esel haben musst. Aber letztendlich heißt es auch für dich Fülle. Ja, Fülle. Und es ist sogar so, dass andere Menschen, diejenigen, die mit Gott gingen, beneidet haben, weil sie einfach in der Fülle lebten, weil sie gesehen haben, wow, da ist ein ganz spezieller Segen auf diesen Menschen. Sie haben sie beneidet. Und genau so ist es letztendlich auch bei dir und bei mir. Auf bei dir und bei mir ist ein Segen drauf, da ist Gott drauf. Wir sind seine Kinder. Und wir dürfen auch Fülle haben. Es ist unser Geburtsrecht, kannst du so sagen, ja, weil wir einfach in den Himmel reingeboren wurden. Wir würden letztendlich, wenn wir für Jesus entschieden haben, bist du neu geboren worden, ja, und du bist in den Himmel hineingeboren worden, du bist in das Reich seines Sohnes versetzt worden und in diesem Reich ist Fülle. Jetzt kannst du sagen, bei mir auf dem Bankkonto können wir mal nachher gucken, da ist es noch nicht so gut, da ist die Fülle noch nicht zu erkennen. Ja, mag sein, und trotzdem sagt es das Wort. Und trotzdem, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, müssen wir uns vielleicht das ein oder andere auch nochmal bewusst werden. Und ich sage es einfach mal so, ich nehme es mal vorweg, und nicht auch Armut reinsprechen in unsere Finanzen, in Anführungszeichen. Ja. Genau, wenn wir weiter gucken in der Bibel, David war reich, Salomo war sehr reich, wie wir wissen, ja. Auch Jesus war reich, ja. In 2. Korinther 8, Vers 9 heißt es, ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist jetzt nicht nur, manche legen es da damit aus, ein geistlicher Reichtum. Ja, du bist jetzt geistlich ganz reich. Auch das, ja. Also ich meine, Jesus hat ja gesagt, er hat es vollbracht. Und wir haben es jetzt schon öfters gehört, er hat halt wirklich alles vollbracht. Alles. Und mit alles meine ich alles. Auch den finanziellen Teil. Und deswegen, also wie gesagt, wir sind die Nachkommen Abrahams. Und der Segen Abrahams ist auch für uns. Auf uns ist noch ein viel größerer Segen letztendlich, weil wir sind gesegnet mit jedem himmlischen Segen, den es überhaupt gibt. Und alles ist Ja und Amen. Jede Verheißung in der Bibel ist Ja und Amen. Und sie gehört uns. Sie gehört uns. Und doch, wie gesagt, kann es passieren, dass man vielleicht hier oder da nochmal mit Mangel zu kämpfen hat. Und da einfach der erste Punkt, was mir einfach wichtig ist, ist, was ich auch die letzten zwei Mal jetzt auch so ein bisschen gepredigt habe, ist, welches Bewusstsein hast du gegenüber, heute jetzt im Speziellen gegenüber Geld? Und was sprichst du über Geld? Welches Denken, welche Sprache hast du zu Geld? Also, ja, manche haben die Einstellung ja schon, ja, ich komme einfach aus armen Verhältnissen und werde da einfach auch bleiben, weil ich es nicht anders gewohnt bin. Oder du kriegst mit, ja, jetzt vielleicht im Schwabenländle, ja, da muss sparen, damit irgendwie, und du darfst ja nichts irgendwie so ausgeben, ja, und in der Fülle leben, ganz, ganz, ganz schlimm, weil, na, du musst ja irgendwie dein Häusle zahlen oder keine Ahnung. Ja, aber manche werden auch vom Elternhaus einfach so geprägt, dass Geld Mangel ist, dass Geld Mangelware ist. Ja, die Eltern hatten vielleicht kein Geld. Die haben es vielleicht noch nicht mal bewusst gemacht und du wurdest so einfach aufgezogen, dass Geld einfach Mangelware ist. Und du hast dann irgendwo selber das Denken vielleicht mitgekriegt. Oh, bei Geld muss ich ganz vorsichtig sein, das ist Mangelware. Und du sprichst dann oder denkst es dann auch oder hast auch Angst, vielleicht kein Geld mehr zu haben, in irgendeiner Weise. Und da blockierst du schon den Segen. Ja, also mit so einem Denken blockierst du schon den Segen. Mit einem Sprechen wie, das kann ich mir eh nicht leisten, blockierst du den Segen. Das werde ich mir nie leisten können. Was soll passieren? Die Engel sind ja verwirrt. Ja, auf der einen Seite, oh Gott, die Fülle und ja, und er wünscht sich das so sehr. Und dein Kommando ist, das werde ich mir nie leisten können. Ja, was sollen sie denn jetzt noch tun? Ja, aber versteht ihr, mit manchen Aussagen auch die wir im Alltag vielleicht tätigen, die vielleicht gar nicht so gemeint sind. Und trotzdem kommen sie irgendwo aus unserem Unterbewusstsein heraus. Es ist nicht immer nur so eine Floskel, sondern es ist letztendlich was ein Teil noch von uns, der eigentlich gar nicht zu uns gehört. Und da müssen wir einfach frei werden. Ich werde nie aus meinen Schulden rauskommen. Ich werde mir das nie leisten können oder keine Ahnung. Das ist einfach tot reingesprochen. Du verfluchst damit deine Finanzen, statt dass du sie segnest. Und deswegen meine Lieblingsstelle, die letzten 2, 3, 4, 5 Predigten, Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Wir dürfen auch im finanziellen Bereich einfach das Wort Gottes als Wahrheit annehmen und das Wort Gottes auch sprechen. Und wie gesagt, jedes Armutsdenken letztendlich auch irgendwo mal zur Seite legen und groß denken. Ja? Wir sollen die Zeltpflöcke weit spannen. Das heißt jetzt nicht, dass du morgen hingehst und das Geld, was du nicht hast, ausgeben sollst, weil der hat ja gesagt, ich lebe in der Fülle. Auch das will ich damit nicht sagen. Ja, also du solltest nicht über dem leben, was du hast. Aber du wirst merken, wenn du in diesen Fluss reingehst, wenn du das Wort Gottes da als Wahrheit nimmst, wenn du da dran bleibst, dann wirst du merken, wie Gott Sachen verändern wird. Dann wirst du merken, wie sich Sachen drehen werden, im finanziellen Bereich auch. Genau. Unsere Mentalität sollte sein, alles ist möglich. Ja, egal, wo du heute stehst, egal, wie dein Bankkonto heute ausschaut, egal, was du in der Vergangenheit gelebt hast, alles ist möglich. Es liegt an uns letztendlich, ob wir den Segen fließen lassen in diesem Bereich oder nicht. Gott hat die Zusage gegeben. Gott hat die Zusage gegeben, dass er es tun wird. Aber es liegt auch ein Stückchen an uns, es zu machen. Ja. In 1. Timotheus 6, Vers 17 heißt es, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete ich, nicht hochmütig zu sein und nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darlegt oder darreicht. Den Vers mal anders ausgedrückt, dein Fokus sollte nicht das Geld sein. Ja? Also dein Fokus jetzt hier auf dieser Welt zu sagen, ich möchte jetzt unbedingt Milliardär werden, geht in die falsche Richtung. Es ist einfach, passt nicht. Ja? Dein Fokus sollte Jesus sein. Immer Jesus sein. Und er wird sich dann letztendlich darum auch kümmern, um das Ganze. Aber wenn dein Fokus ist, dein ganzes Leben lang, ich möchte jetzt unbedingt Milliardär werden, dann ist das Erste an erster Stelle, was bei dir kommt, ist Geld. Und dann kommt irgendwann vielleicht mal Gott oder Jesus. Ja? Aber auch da müssen wir umdenken. Unser erster Fokus sollte immer Jesus sein. Und wenn wir ihn an erster Stelle stellen, wird er sich um alles andere kümmern können. Also das heißt, wenn du mit finanziellen Sachen kämpfst auch, ja, dann ist es leicht mal passiert, dass der finanzielle Aspekt als Prio 1 bei dir reinrutscht, ja, weil du sagst, boah, ich habe diesen Mangel, du siehst nur noch diesen Mangel, wie soll ich nächste Woche überstehen, wie soll das alles gehen, ne, mit dem Ganzen. Es kann leicht passieren, dass du gedanklich und alles das an erster Stelle setzt, auch ungewollt setzt, weil es dich einfach Sorgen und Ängste damit kommen und Jesus an zweite Stelle rückt. In dem Moment. Aber das sollte einfach nicht passieren. Das heißt auch, wenn das bei dir passiert ist, dass du sagst, ja, du hast jetzt schon länger mit finanziellen Mangel zu kämpfen und das beschäftigt mich jeden Tag, dann möchte ich dich einfach heute ermutigen, versuch einfach mal, Jesus wieder an erster Stelle zu setzen und zu sagen, okay, Herr, ich vertraue dir, du hast es mir zugesagt, wenn ich dich an erster Stelle setze, wenn ich mit deinem Wort gehe, wenn ich darüber meditiere, wenn ich da weitergehe und so weiter, ja, dann wirst du dich um alles andere kümmern. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt. Ja? Deine Quelle ist nicht das Geld, dein Arbeitgeber. Deine Quelle sollte immer, dein Versorger sollte immer Jesus sein. Und er gibt dir dann aber auch den besten Arbeitsplatz, der für dich geeignet ist. Ja? Er gibt dir genau das, was du letztendlich auch brauchst. Ja? Und wie gesagt, letztendlich ist da auch der Fokus wichtig. Ne? Wenn dein Fokus ist, dass du jetzt reich sein möchtest, damit dein Ego gestillt ist, damit du mit einem Porsche hier vorfahren kannst. Keine Ahnung, ist ja nicht schlimm, wenn du mit einem Porsche vorfährst, aber wenn es halt dein Ego ist, ja, von mir aus kann jeder mit einem Porsche hier vorfahren, wäre auch mal super. Na, dann sieht einfach mal die Welt auch, dass die Christen hier gesegnet sind. Kann auch was anderes sein, muss kein Porsche sein, kann auch ein Ferrari oder ein Lamborghini oder irgendwas anderes sein, ja. Egal, aber das macht's nicht aus. Aber wo hängt dein Herz? Hängt es an diesem Auto dann oder hängt es an dem Geld oder hängt es an Jesus? Darauf kommt es drauf an. Das ist es, was den Fokus auch ausmacht. Genau. Letztendlich heißt es auch in diesem Bibelvers, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Ja, denn darauf sollen wir letztendlich unsere Hoffnung setzen. Darauf sollen wir einfach auch schauen. Und dann heißt es letztendlich auch, Gott, der reicht uns alles da. Und zwar zum Genuss. Das ist jetzt nicht so, wow, da hast du was, was dir gar nicht schmeckt zum Essen, ja. Sondern da ist, wow, das ist genau das, was du brauchst. Das ist genau das, was du möchtest. Das ist genau das, was dein Wunsch letztendlich auch war. Das wird er dir da reichen. Das ist Genuss letztendlich. Deswegen sollten wir uns auf ihn fokussieren, ja, und nicht auf unsere Fähigkeiten oder irgendwas, sondern es einfach abgeben an ihn. Ist ab und zu gar nicht so einfach, gebe ich ja zu, das Ganze abzugeben. Unsere Seele kommt da immer wieder in die Quere, die da querschießt. Und trotzdem, ich kann euch nur ermutigen, dran zu bleiben bei dem Ganzen. Ja, ich kann euch wirklich da ermutigen. In 5. Mose 8, 17 bis 18 heißt es, dann sollst du nicht denken, diesen Reichtum habe ich mir selbst zu verdanken, der Kraft meiner Hände. Denk vielmehr an Gott, deinen Herrn, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie er es heute tut. Auch hier nochmal, verlass dich einfach auf den Herrn, verlass dich auf ihn. Zu oft denken wir immer noch, wir müssen es irgendwie tun, ja, wir müssen da irgendwas reißen, wir müssen da jetzt, keine Ahnung, irgendwas machen, ja, und machen uns Sorgen und haben Ängste da dabei. Nein, Gott sagt ganz klar, dass nicht du das mit deinen Händen machen kannst, sondern verlass dich auf ihn, denn er gibt dir die Kraft, um Vermögen zu schaffen. Er will es. Ja. In Sprüche 10, 22 heißt es, der Segen des Herrn, er macht reich und Anstrengung, Kummer fügt neben ihm nichts hinzu. Ja. Es ist einfach der Segen des Herrn. Und da einfach nochmal die Ermutigung. Wir müssen uns diesem Segen bewusst sein. Wenn du morgens aufstehst und sagst, ich weiß nicht, wie ich heute mein Essen kaufen soll, dann blockierst du den Segen. Es ist eine schlimme Situation. Ich will das gar nicht kleinreden. Keine Frage, ne, wenn das deine Gedanken sind oder wenn das deine Herausforderung gerade ist. Aber trotzdem möchte ich dich ermutigen, Ja, ich möchte dich wirklich ermutigen, sich nicht darauf zu vertrauen, wie kann ich heute zu Geld kommen, wie kann ich es irgendwie machen, sondern einfach zu Jesus zu gehen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, du hast es mir zugesagt, dass du mich versorgst. Ich weiß nicht, wie du es tust, aber ich danke dir, dass du es tust. Du wirst es mir zum Genuss darreichen. Du wirst mir die finanziellen Mittel geben, die ich benötige. Du wirst mir alles geben und zwar in der Fülle, in der Fülle. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du es tust. Das wäre eigentlich der richtige Ansatz. Ja, das wäre, sage ich jetzt mal, der Ansatz von Kinder Gottes. In 2. Korinther 12,9 aus der Amplified-Übersetzung heißt es, aber er sagte zu mir, meine Gnade ist genug für dich, denn meine Stärke und Macht werden vollendet und zeigen sich am wirksamsten in deiner Schwäche. Umso mehr will ich mich meiner Schwäche und meinem Gebrechen rühmen, damit die Kraft und Macht Christi auf mir ruhen. Auch hier, das ist wirklich, was ich festgestellt habe. Wenn ich immer denke, wow, ich bin stark und das kann ich schon und ich mache das jetzt einfach, ne, und das ist ja Alltag geworden und da gehe ich jetzt hin und das wird super gut, ja, dann ist es, indem du auf dich vertraust, auf deine Kraft, auf deine Stärke vertraust. Auch da nochmal die Ermutigung. Nein, nein, es ist seine Gnade. Darein dürfen wir uns fallen lassen. Es ist seine Stärke, seine Macht, die durch uns wirkt. Es ist nicht das, was wir haben. Es ist das, was er hat in uns und durch uns. Und es dient immer einem Ziel, sein Reich letztendlich weiter auszubauen. Nicht, um hier Milliarden zu scheffeln, sondern es dient dazu, sein Reich auszubauen. Und wenn du Milliarden scheffelst, ist es auch super, wenn du es fürs Reich Gottes auch wieder verwendest, sage ich jetzt mal, um das Gottesreich weiter zu bauen. Dann ist es auch super. Da hat Gott nichts da dagegen. Ja? Aber, wie gesagt, immer aus ihm heraus. Genau. Ein weiterer Punkt oder wichtiger Punkt ist geben. Ja. In Malachi 3, Vers 10 heißt es, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Herr, der allmächtige Gott, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und euch mit Segen überschütten werde. Ja, also es ist eine klarere Verheißung, kannst du einfach auch nicht haben. Und Gott sagt nicht oft, stell mich doch auf die Probe. Ich weiß nicht, ob das nicht das einzigste Mal ist, wo es wirklich so direkt vorkommt, mit so einer Verheißung da dahinter, wo er wirklich sagt, tu's doch einfach und du wirst sehen, es wirkt. Es funktioniert. Und ich habe es letzten Sonntag auch schon gesagt, ja, also ich kann nur aus Erfahrung sprechen, es funktioniert halt wirklich. Ich weiß immer noch nicht, wie es Gott gemacht hat, aber er hat es einfach gemacht. Und werd nicht müde, im Zehnten zu geben, mit allem, was du bekommst. Ja? Es gibt noch mehr Verheißungen. Es ist ja nicht nur der Zehnte, es ist die Erstlingsgabe von allem Ersten, was du irgendwie bekommst, von deinem ersten Gehalt oder von deinem ersten, keine Ahnung, irgendwas, ja, solltest du eigentlich Gott geben. Und du wirst sehen, da kommt was Großes hervor. Also da kommt wirklich finanzieller Segen hervor bei dem Ganzen. Und ich sag's auch ganz ehrlich, ich habe mir da wirklich am Anfang auch schwer getan, weil mein Verstand das irgendwie anders gedacht hat. Der hat dann wirklich angefangen zu rechnen und hat gesagt, na, wenn ich jetzt hier 10% abgebe, habe ich ja weniger. Wie soll ich da mehr haben? Wenn ich die 10% irgendwie spare, dann habe ich doch danach viel, viel, viel mehr, als wenn ich jetzt den Zehnten auch noch hier abgebe. Ja, und ich hatte da echt innerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Blockade, das zu tun am Anfang. Doch umso mehr ich Gott vertraut habe, umso mehr ich gesagt habe und dann wirklich mal ausprobiert habe, stellt mich doch auf die Probe, ab diesem Zeitpunkt ging es aufwärts. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ging wirklich aufwärts. Und wie gesagt, ich habe es sogar noch in dem Moment gemacht, aber da brauchst du auch ein bisschen Führung vom Heiligen Geist. Ich habe es sogar noch in dem Moment gemacht, wo eigentlich der finanzielle, wo es unsere Familie schon monatlich eigentlich gar nicht mehr gereicht hat. Und dann auch noch den Zehnten zu geben, war am Anfang doppelt so hart für mich, weil ich gedacht habe, das kann ich doch gar nicht bringen, das Ganze. Aber ganz ehrlich, es hat sich ausgezahlt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich ausgezahlt. Ich will das jetzt nicht als Vorschrift hier machen, das muss jeder selber auch machen. Na, wir sollen ja auch mit Freude geben, auch das musste ich lernen. Ja? Mit Freude zu geben, am Anfang, boah, das tut dann schon ein bisschen. Na? Und, aber soll ich das jetzt wirklich, den Zehnten, ja? Und vielleicht auch meine Erstlingsgabe dazu, boah, das tut erstmal deiner Seele, wenn du vielleicht anders aufgewachsen bist, schon mal weh. Mir hat es weh getan. Ja? Aber ich habe es nicht bereut. Ich habe es einfach nicht bereut, weil die Zusage, stell mich doch auf die Probe und ich werde die Schleusen des Himmels öffnen, die kam. Und die kam über die Jahre hinweg wirklich gewaltig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann mir keinen besseren Versorger mehr vorstellen als Jesus. Weil bei Jesus, da geht es nicht der Aktienkurs hoch und runter und links und rechts, sondern da hast du deine stetige Versorgung. Und da, ja, einfach, da möchte ich euch einfach ermutigen, wenn ihr heute noch da sitzt oder auch am Livestream seid, wenn ihr sagt, das kenne ich, das tut bei mir immer noch weh. Vielleicht, ja, wenn ich da den Zehnten gebe oder mit Freude kann ich das eigentlich noch nicht tun. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, vertrau ihm mal. Vertrau einfach mal Gott auch in diesem Bereich und gib deine Finanzen ab und schau mal, was passiert. Und wenn er schon sagt, stell mich doch auf die Probe, tu es doch einfach mal und du wirst sehen, dass es kommt, dann ist es meine Hausnummer. Ja? Und deswegen einfach die Ermutigung, tu es einfach mal. Versuch es wirklich mit Freude zu tun. Am Anfang musst du dich vielleicht nochmal überwinden, dann machst du vielleicht mal ein Juhu, obwohl du es vielleicht gar nicht so meinst. Ja? Beim zweiten, dritten, vierten Mal kommt das Juhu schon viel tiefer aus dem Herzen. Und beim zehnten Mal sage ich dir, du machst es wirklich mit Freude. Genau. In Sprüche 11, 24, 25 heißt es noch, da ist einer, der ausstreut und er bekommt noch mehr und einer, der mehr spart, als recht ist und es ist nur zum Mangel. Die segnende Seele wird reichlich gesättigt und die Tränkende wird auch selbst getränkt. Auch hier einfach nochmal, wenn wir sehen, wenn wir geben, dann bekommen wir auch wieder viel mehr zurück. Wenn wir sparen, ist es erstmal für die Seele, für den Verstand, klar, hey, wir sparen und da sammeln wir jetzt Geld an. Ist aber gar nicht so. Es ist wirklich nicht so. Sondern, wenn wir geben, bekommen wir auch wieder viel zurück. Und dieses geistliche Gesetz, nenne ich es einfach mal, das funktioniert nicht nur mit Finanzen, sondern das funktioniert auch mit Freundlichkeit. Gib Freundlichkeit und du erntest Freundlichkeit. Was funktioniert mit Höflichkeit, funktioniert mit Liebe, es funktioniert letztendlich mit allen. Ja, das, was du siehst, das erntest du auch. Und wenn du nicht siehst, sondern sparsam bist, mit deiner Liebe rauszugeben, mit deiner Freundlichkeit rauszugeben, dann musst du dich am Abend nicht wundern, wenn du auch Menschen begegnet bist, die nicht so freundlich zu dir sind. Oder die Mehrheit der Menschen dann vielleicht nicht freundlich zu dir ist. Weil wenn du mit so einem Gesicht durch die Gegend läufst, was willst du von mir? Dann musst du dich nicht wundern, wenn der Gegenüber dann, außer er ist so ein richtiges Kind Gottes und umarmt dich dann trotzdem noch mit seiner Liebe, ja, weil er will ja, der andere hat es vielleicht kapiert, ne, und er möchte da, der sät schon mal, ne, damit er wieder erntet. Aber ja, im Grunde musst du dich dann nicht wundern, wenn du spärlich sähst, dass du dann auch spärlich erntest. Das ist einfach sowohl im Natürlichen als auch im Geistlichen in Gesetz. Und das lesen wir auch in 2. Korinther 9, 6 bis 9. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch reichlich Gutes tun könnt. So steht es auch geschrieben, er hat den Armen reichlich gegeben, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Hier einfach nochmal die Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe, dass es auch biblisch ist, was ich gesagt habe. Also da war letztendlich alles enthalten in 2. Korinther 9, 6 bis 9. Nicht sparsam sehen, sondern reichlich sehen. Jeder gebe so viel, wie er auf dem Herzen hat. Ja? Auch das mit Freuden letztendlich geben steht hier. Und Gott wird dir jederzeit genug für dich selbst geben und sogar noch mehr, dass du Gutes tun kannst. Das ist die Verheißung drauf. Und wie gesagt, das ist das Gegenteil von dem, was wir in der Schule gelernt haben. Das ist das Gegenteil von dem letztendlich, wie die normale, in Anführungszeichen, Welt lebt, wobei auch die Welt hat schon erkannt, ja, du kannst auch viele geistliche Bücher lesen, die einfach drin schreiben, gib deinen Zehnten ab, spende deinen Zehnten. Auch die haben dieses geistliche Gesetz schon erkannt. Also, bloß bei uns Christen ab und zu, also bei euch natürlich nicht, aber bei mir früher, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es einfach erkannt habe, dass da ein richtiger Segen drauf ist. Genau. Das beste Beispiel, mein Lieblingsbeispiel dazu ist immer Josef. Ja, in 1. Mose 39, 2 bis 3 heißt es, und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn, des Ägypters. Und sein Herr sah, dass der Herr, also Gott, mit ihm war und dass Gott alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Und wenn wir uns Josef nochmal so vorstellen, ja, der hat es ja auch nicht einfach gehabt. Der war vor einigen Herausforderungen gestanden in seinem Leben, von dem, dass er seine Brüder verkauft wurde, dass er in die Sklaverei gekommen ist, dass er im Gefängnis war. Und trotzdem, Gott hat ihn immer durchwegs versorgt. Er hat ihn immer durchwegs versorgt. Alle Herausforderungen, alle Sachen, wo der Teufel, keine Ahnung, da reingelegt hat, wo er durchgegangen ist, egal was, Gott war bei ihm. Und das Ende vom Lied war, dass er ganz, ganz, ganz oben stand. Ganz, ganz, ganz, ganz oben. Der hat kein finanzielles Problem mehr gehabt. Also, nee, hat er nicht. Der hatte dann die Diener und so weiter und alles Mögliche. Der stand wirklich am Schluss ganz, ganz, ganz oben. Weil der Herr hat es ihm gelingen lassen. Er hat auf den Herrn vertraut. Er hat es ihm letztendlich abgegeben. Er hat nicht es aus eigener Macht versucht. Er konnte es letztendlich ja schon teilweise gar nicht aus seiner Kraft heraus machen. Also gerade das Traumdeuten, das ist einfach von Gott gegeben als Gabe. Aber er hat in diesem, wie soll ich sagen, in diesem Plan, was Gott für sein Leben hatte, ist er gegangen mit dem Vertrauen auf Gott, dass Gott ihn niemals allein lassen wird. Und genauso ist einfach die Ermutigung an dich heute Abend. Geh den Weg mit dem Herrn. Er hat den besten Weg, auch wenn es in dem Moment vielleicht gerade nicht so ausschaut. Das heißt nicht, dass das für immer so bleibt, sondern er hat den besten Weg für dich. Er wird dich versorgen. Er wird dich danach ganz hoch versetzen. Und das ist wow. Ja, und ich kann das mit warum mir das immer so gefällt, ist, weil ich es immer mit mir so ein bisschen vergleiche, was auch Josef. Ja, Josef war früher bei der Familie, da ging es ihm gut, dann wurde er verkauft und dann hat es so ein bisschen angefangen mit Herausforderungen und am Schluss war er irgendwie ganz oben. Und ich finde es immer so ansprechend, weil mir ging es dann auch, also früher ging es mir auch finanziell eigentlich ganz gut und dann kam so, wow, die Herausforderung, wo es mir finanziell in dem Moment gar nicht gut ging und trotzdem hat mich der Herr versorgt. Er hat mich auch in dieser Situation, also wenn ich zurückblicke, er hat mich niemals hungern lassen, er hat mich niemals dursten lassen, er hat niemals, dass mir Kleidung gefehlt hat, ich musste nie nackt aus dem Haus gehen, ja, in irgendeiner Weise, sondern ich hatte oder wir hatten immer genug. Genug. Und ich konnte sogar noch geben, auch wenn es im Weltlichen erstmal nicht so ausgeschaut hat. Und trotzdem war es für meine Seele eine der größten Herausforderungen. das irgendwo durchzumachen. Aber der Herr ist trotzdem da. Und das Schöne ist, er hat uns dann langsam, aber sicher immer weiter rausgeholt und immer höher erhoben und höher erhoben und höher erhoben. Und das macht er auch bei dir. Ja. Wenn du dein Vertrauen, wenn du diesen Bereich einfach abgibst, und das geht mit jedem Bereich deines Lebens, das muss jetzt nicht der finanzielle Bereich nur sein, Gott möchte die Fülle in allen Bereichen, gib's ihm einfach ab, aber heute geht's halt speziell um Finanzen, deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, gib's ihm ab und er wird das Beste draus machen. Nimm das Wort, wie gesagt, auch persönlich für dich. Wenn da drin steht, dass Jesus für dich arm geworden ist, ja, dass Jesus arm geworden ist und du reich geworden bist, nimm's für dich persönlich. Oder wir reich geworden sind, nimm's für dich persönlich. Du hast es. Es ist da. Es gehört dir. Hab die Erwartungshaltung, dass es jeden Tag fließt. Hab wirklich die Erwartungshaltung. Hab nicht die Erwartungshaltung, dass es stockt. Weil das war wie am Sonntag, ne, mit der Geschichte mit den Krügen. Sobald die Krüge ausgegangen ist mit dem Öl, ist das Öl versiegt. Sobald du die Erwartung nicht mehr hast, dass Gott für dich versorgt, dass Jesus für dich versorgt, wenn du es selber in die Hand nimmst, ne, die Frau hätte können niemals das Öl irgendwo, wie soll sie Öl produzieren, sage ich jetzt mal, ging nicht. Genauso kannst du auch keine Finanzen aus dir selber finanzieren, erzeugen. Aber wenn du es ihm abgibst, dann fließt es einfach wie das Öl. Es fließt, es fließt, es fließt, wenn du die Erwartungshaltung auch hast, dass es fließt. Und die ganz große Challenge ist, oder die war bei mir zumindest die ganz große Challenge, ist, dass keine Ängste und keine Sorgen kommen. Weil jede Angst und jede Sorge blockiert den Segen. Wenn die Frau jedes Mal gedacht hätte, oh, hoffentlich versiegt das Öl nicht und ist noch genug da und müssen wir noch mal gucken und leeren wir noch mal ein bisschen aus und gucken, das hätte nicht funktioniert. Sie hat drauf vertraut. Sie hat einfach drauf vertraut. Und genau so dürfen auch wir dürfen da drin wachsen. Ich bin auch gewachsen, wahrscheinlich hat es deswegen bei mir so lange gedauert. Aber wir dürfen da drin einfach auch wachsen in diesem Vertrauen, dass Gott einfach da ist und dass er versorgt. Und dann wird das Öl auch niemals versiegen. Und auch ein wichtiger Punkt ist, setz einfach deinen Möglichkeiten keine Grenzen. Auch wenn du heute vielleicht das Geld noch nicht hast, wenn du Träume hast, du hast einen Traum, irgendwas aufzubauen, du hast einen Traum, keine Ahnung, Klavierunterricht zu nehmen, aber hast das Geld nicht da dafür, keine Ahnung. Ja, wenn du einen Traum hast, mit Gott auch da irgendwas zu machen, bloß weil du es heute nicht hast, tu den Traum nicht einfach weg, sondern setz deine Möglichkeiten auf Jesus und hab diesen Traum weiter und sag, Jesus, du gibst mir die finanziellen Mittel. Du wirst es tun. Ja. Geld, wie gesagt, an sich ist eigentlich nur ein Werkzeug hier auf dieser Welt. Geld ist nichts anderes wie ein Schraubenzieher, mit dem du eine Schraube aufmachst, das du brauchst, oder eine Bohrmaschine oder was auch immer. Mit einer Bohrmaschine geht's einfacher. Ist eine Säge, und genauso ist Geld auch hier auf dieser Welt eigentlich nur ein Werkzeug, um Gottes Reich zu bauen. Es dient da dazu, um Gottes Reich zu bauen. Klar, um dich auch zu versorgen, aber seh Geld nicht als die Quelle an, sondern seh Geld wirklich als Werkzeug an. Weil wenn du Geld, wie gesagt, als Quelle anzapfst, dann läuft auch was nicht richtig, sage ich einfach so mal, weil dann wird Geld zu deinem Gott irgendwann, wenn das deine Quelle ist. Und wenn Jesus deine Quelle ist, dann läuft's einfach. Genau. Ja. Hab einfach, wie gesagt, die Ermutigung, hab einfach die Denkweise, dass alles letztendlich für Gott möglich ist. Egal, wie du stehst, ja. Hab einfach die Denkweise, dass Gott immer dir noch mehr geben möchte. dass Gott einfach die Speicher immer weiter aufmachen möchte. Und sowohl im Finanziellen, aber auch in anderen Bereichen deines Lebens. Er möchte eigentlich immer mehr und mehr und mehr für dich, sodass du in jedem Bereich deines Lebens letztendlich in der Fülle bist. Und da liegt es einfach auch an uns. Ne? Ich meine, wir können den Spieß auch nochmal umdrehen, wenn du genug Geld hast. Na, heute, wenn du sagst, ja, ich habe ja mein Einkommen, ich habe dann auch noch ein gutes Erspartes, ein Haus habe ich noch, mir kann nichts passieren, ich fühle mich komplett sicher. Auch das ist nicht die richtige Denkweise, ganz ehrlich. Weil du weißt nie, was morgen passiert. Und verlass dich auch da nicht auf dein Geld, auf dein Haus oder was auch immer, sondern verlass dich auch da auf Jesus. Weil sonst auch da ist dann die Quelle, dein Haus, dein Erspartes, dein Job und nicht mehr Jesus ist deine Quelle. Aber Jesus möchte einfach die Quelle sein, ja, weil es ist letztendlich auch da wieder, in unserer Schwachheit ist er stark, wenn wir uns darauf ausruhen, ja, wir haben ja unser Erspartes, wir haben ja unser Haus. Dann wird es nicht mehr weitergehen. Dann wird es auch da ins Stocken geraten. Weil dann bleibst du halt auf der Stelle dort stehen, weil auch da versiegt das Öl. Weil du dann sagst, hey, ich verlasse mich darauf, auf meine Stärke, auf das, was ich angespart habe und so weiter. Nein, bleib auch da dran. Jesus hat große Träume mit dir. Jesus hat riesengroße Träume mit dir. Und dafür ist auf dieser Welt teilweise einfach auch Geld notwendig. Wenn du Missionar sein möchtest, na, es lässt dich kein, oder vielleicht doch, ja, kann auch sein, es ist aber dann auch wieder Gunst, aber meistens ist es, dass es so, dass du für deinen Flug bezahlen musst und nicht umsonst reinkommst. Das ist eigentlich so der Normalfall. Wenn du Gunst hast, kommst du vielleicht auch so rein, kann auch sein, Gott ist alles möglich, ja. Aber grundsätzlich, mit Geld baust du Sachen. Diese Gemeinde hier, dieses Haus ist auch nicht entstanden, indem der Pastor gemacht hat, so Herr, und jetzt ist es da und dann war alles hier gestanden, sondern so viel ich weiß, hat man für das Haus hier auch Geld bezahlt. Ja, irgendwo muss das Geld ja auch letztendlich wieder herkommen. Und Gott möchte jeden Einzelnen das segnen. Gott möchte sein Reich bauen und Gott benutzt auch das Geld beziehungsweise durch dich Geld, indem du wieder spendest oder indem du es jemandem Armen gibst oder was auch immer oder indem du ins Ausland gehst oder reist und missionarisch tätig bist oder was auch immer. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, Geld gehört von dieser Welt weg. Es ist einfach da, aber wir dürfen es benutzen. Und Gott hat einfach alles, weil Gott gehört, also jeder Reichtum gehört Gott, auch auf dieser Welt. Und deswegen ist es einfach so wichtig, die Quelle auf ihn zu setzen. Weil dein Arbeitgeber, dem kann es auch mal schlecht gehen und kann dir vielleicht nichts mehr bezahlen, je nachdem, wie was für Krisen wir haben oder irgendwas. Aber bei Gott geht nie das Geld aus. Bei Gott geht nichts aus, ja. Bei Gott, der hat einfach die Ressourcen. Der hat sie alle und er wird sie, egal was die Welt für eine Krise hat, Gott wird nie eine Krise haben. Gott wird auch keine Wirtschaftskrise haben, Gott wird keinen Aktiencrash haben, Gott wird gar nichts haben. Na, da geht im Himmel nichts hoch oder runter, sondern da ist einfach die Fülle, da ist der Reichtum. Und da sollten wir, das sollte auch unser Ankerpunkt sein, das sollte unsere Quelle sein, von der Quelle aus sollten wir uns versorgen lassen und von niemandem anderen. Und das ist ja einfach, wo ich euch einfach ermutigen möchte. Deine Währung sollte nicht Geld sein, sondern sollte der Glaube sein. Der Glaube an Jesus, der Glaube an seine Verheißungen, das ist die Währung von uns, das ist die Währung von den Himmelskindern, die nicht mehr von dieser Welt sind. Weil der mit dem Glauben holst du es, mit dem Vertrauen an Jesus, mit dem holst du es, das ist unsere Währung. Also das heißt, wenn du nächstes Mal zur Bank gehst, guckst mal, was für Währungen es gibt. Ja, war ein Spaß. Aber unsere Währung ist, wie gesagt, der Glaube. Und damit haben wir letztendlich alles. Und ich möchte jetzt einfach zum Schluss noch mit uns einfach beten, weil ich habe wirklich für heute Abend so den Impuls vom Heiligen Geist, dass er zum einen die heute vielleicht noch finanzielle Not sind, dass er da wirklich was drehen möchte, ja, dass er da die, ich habe wie gesagt den Tresor wie aufgehen sehen, und zum anderen habe ich aber auch gesehen, dass Gott uns einfach, deswegen habe ich am Anfang gesagt Gehaltserhöhung, ich hatte einfach den Eindruck, dass er uns wirklich eine Gehaltserhöhung geben will. Also das heißt jetzt nicht, dass du morgen vielleicht gleich die Gehaltserhöhung auf den Tisch kriegst, aber kann auch sein, ja, aber Gehaltserhöhung heißt einfach, dass dich Gott noch mehr versorgen, finanziell wirklich noch mehr versorgen möchte, noch dir noch mehr zutrauen möchte, ja, und du einfach in einer größeren Fülle wie heute einfach vorwärts gehen kannst und noch mehr Reich Gottes bauen kannst, ja. Und da möchte ich einfach mit uns zum Schluss noch beten. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr da einfach gerne aufstehen. Ja, Herr, wir danken dir so sehr, dass du es wirklich vollbracht hast und dass du arm geworden bist, damit wir reich sein dürfen. Du hast den reichsten Punkt eigentlich verlassen, den Himmel, und hast alles und bist als Baby hier auf die Welt gekommen. Du hast alles, was es gab, hast du zurückgelassen, damit wir wirklich auch in diesem Reichtum leben dürfen, in dem geistlichen Reichtum, aber auch hier auf dieser Welt in einem finanziellen Reichtum, Herr. Und ich danke dir jetzt, Herr, und das habe ich einfach so stark als Eindruck gehabt, dass hier Menschen noch sind und auch am Livestream zugucken, die wirklich noch mit finanzieller Not zu kämpfen haben, die nicht wissen, wie sie den Monat überstehen sollen, wo das Geld herkommt. Und ich danke dir, Herr, und ich habe so gesehen, dass dieser Tresor wirklich aufgeht, und ich setze wirklich die Finanzen frei in dem Namen Jesus über jedem Einzelnen, Herr. Ich danke dir, dass finanzieller Segen über jeden Einzelnen kommt in Namen Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen auch hier jetzt noch mehr segnest mit finanziellem Segen, Herr, dass wir wirklich, wie es bei Abraham heißt oder auch bei anderen, ja, dass unser Umfeld eigentlich schon guckt, wow, denen geht's ja so gut, wie machen die es, dass sie positiv neidisch werden, in Anführungszeichen, dass sie das Gleiche wollen, dass wir auch wieder Menschen ins Reich Gottes ziehen können. Ich danke dir, Herr, dass wir wirklich von unserer Fülle dann wieder auch Reich Gottes bauen dürfen, Herr, dass wir auch da, ja, wo jetzt noch vielleicht vom Teufel auch Blockaden drin sind, von wegen geben, Zehnten geben oder irgendwie da ja noch keine Freude da ist, Herr. Ich danke dir jetzt, dass das wirklich wegbricht jetzt in dem Namen Jesus. Ich danke dir, dass du das wirklich übernimmst, Herr. Ich danke, dass du da Freude schenkst, auch beim Geben, Herr. In deinem Wort steht drin, wir haben es gelesen, dass wir dich auf die Probe sogar stellen dürfen, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir wirklich da dafür, für diese Zusage, Herr, dass du uns dann mächtig segnest, dass du die Schleusen des Himmels öffnest, Herr, in jedem Bereich da, Herr. Und wir wollen jetzt wirklich dir da auch alles abgeben, wenn jetzt da noch irgendwas eine Blockade ist, Herr. Wir geben es dir jetzt wirklich ganz bewusst ab und sagen, Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass du jede Blockade wegnimmst jetzt. Wir vergib uns, Herr, wo wir dir nicht vertraut haben, auch Herr Jesus. Und wir wollen wirklich weitergehen in dem ganzen Vertrauen auf dich, Herr. Und ja, wir wollen dich einfach loben und preisen. Wir wollen Reich Gottes bauen, Herr. Und wir stehen dir zur Verfügung. Auch mit unserem Geld stehen wir dir zur Verfügung, Herr Jesus. Und ich danke dir, Herr, für neuen, noch mehr finanziellen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Gut, dann machen wir 10 Minuten Pause bis 5 nach. Na, die Uhr geht schon ein bisschen. Also 10 nach machen wir, 5 nach machen wir weiter. Entschuldigung, 5 nach, nicht 10 nach, 5 nach.